Der Verlag der Partei der Arbeit Koreas gab die gesammelten Werke von Kim Jong-il, Band 17, Zyklus der unvergänglichen Zhu-Theologie und Songun-Idee heraus, indem die Werke von Genossen Kim Jong-il in zeitlicher Reihenfolge systematisch und allumfassend aufgezeichnet sind. Das Buch enthält über 92 klassische Werke von Genossen Kim Jong-il aus der Zeit vom Januar bis zum Mai 1961, darunter Gespräche, Reden und Schlussansprachen.